Nach seinem eigenen Zeugnis hat Dr. Oppenheimer eine lange Zeit seines Lebens der kommunistischen Bewegung so nahe gestanden, dass es schwerfällt zu sagen, was ihn von einem Kommunisten unterschieden hat. Seine nächsten Verwandten, die Mehrzahl seiner Freunde und Bekannten waren Kommunisten oder Fellow Travelers. Er besuchte kommunistische Versammlungen, er las kommunistische Zeitungen, er spendete Geld und er gehörte einer Vielzahl von kommunistischen Tarnorganisationen an. Ich bezweifle nicht, dass es edle Motive waren, der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die ihn ursprünglich dahin brachten. Ich bin in diesem Verfahren aber zu der Überzeugung gekommen, dass Dr. Oppenheimer diese Verbundenheit nie mehr verlassen hat. Auch nachdem sein Enthusiasmus erkaltet war, auch nachdem er sich von den politischen Erscheinungsformen des Kommunismus in Russland enttäuscht abgewandt hatte. Sie zeigte sich als auf Dr. Oppenheimers Vorschläge hin kommunistische Physiker in Schlüsselpositionen an Kriegsprojekte kamen. Sie zeigte sich, indem er seinen großen Einfluss darauf verwandte, diese Leute im Projekt zu halten, als man ihnen misstraute. Sie zeigte sich schließlich im Falle Eltonton Chevalier, wo er ein halbes Jahr zögerte, einen ersten Spionageverdacht anzuzeigen, wo er die Sicherheitsbehörden wissentlich belog und die Treue zum Kommunismus über die Treue zu den Vereinigten Staaten stellte. Man hat hier eingewendet, dass diese Handlung weit zurückliege und dass Dr. Oppenheimer durch seine großen Verdienste um die Atombombe seine vollkommene Loyalität bewiesen habe. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, obwohl ich seine Verdienste um Los Alamos nicht bestreite. Und ich sehe vielmehr in seinen Handlungen nach dem Kriege, besonders in der Frage der Wasserstoffbombe, die gleichen Anfechtungen aus der gleichen alten Verbundenheit. Dr. Oppenheimer war nach vielen Zeugnissen von der Atombombe und von der Wasserstoffbombe gleichermaßen begeistert, als es gegen die Nazis ging. Als es aber klar wurde, dass es nicht nur rechts, sondern auch links Diktaturen gab, die uns bedrohten, als Sowjetrussland unser potenzieller Feind wurde, da wurden seine Skrupel gegen die Waffe groß und er erstrebte eine Internationalisierung der Atomenergie, obwohl es uns nur durch unser A-Bomben-Monopol gelungen war, die Russen in Europa und Asien zu stoppen. Dr. Oppenheimer war nach seinem eigenen Zeugnis tief deprimiert, als ein solches Abkommen mit den Russen nicht zu schließen war. Er zog aber daraus nicht die Konsequenz, die im besten Interesse der Vereinigten Staaten gelegen hätte, die Konsequenz nämlich, den Bau der Wasserstoffbombe voranzutreiben, ehe die Russen ihrerseits die Atombombe hatten. Sogar als die russische Bombe die Gefahr für uns überdeutlich markierte, widersetzte er sich mit seinem großen Einfluss einem Dringlichkeitsprogramm für die Super und empfahl neuerliche Verhandlungen mit Sowjetrussland, um die Entwicklung einer solchen Waffe zu verhindern. Als das Programm dennoch angeordnet worden war, als er von den neuen genialen Ideen für die Super wissenschaftlich fasziniert war, gingen seine Empfehlungen immer noch auf ein langfristiges Forschungsprogramm. Und als der Test schon festgesetzt war, versuchte er ihn zu verschieben, um die von ihm gewünschten Abrüstungsverhandlungen nicht zu begraben. Wir haben hier von einigen Zeugen gehört, dass sie sich den Widerspruch zwischen seinen Worten und seinen Handlungen nicht erklären konnten. Und einige, wie Oberst Pash, William Borden und Griggs, schlossen daraus, dass es sich um eine besonders geschickte Form von Verrat handeln müsse. Aber wer wie wir Dr. Oppenheimer hier beobachten konnte, wer wie wir von seiner Persönlichkeit beeindruckt ist, der weiß, dass dieser Mann kein Verräter der uns bekannten Kategorien ist. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Oppenheimer nach seinem besten Wissen den Interessen der Vereinigten Staaten nützen wollte. Aber seine Handlungen nach dem Kriege, sein offensichtliches Versagen in der Frage der Super, haben die Interessen des Landes tatsächlich geschädigt. Denn nach Dr. Tellers überzeugenden Darlegungen hätten wir die Super 4 oder 5 Jahre früher haben können, wenn sie von Dr. Oppenheimer unterstützt worden wäre. Nun, wie erklärt sich dieses Versagen bei einem so wunderbar begabten Manne, dessen diplomatische Fähigkeiten, dessen Scharfsinn hier so oft gerühmt wurden? Die Erklärung ist, dass sich Dr. Oppenheimer von den utopischen Idealen einer internationalen, klassenlosen Gesellschaft niemals ganz gelöst hat, dass er ihnen unbewusst oder unterbewusst die Treue hielt und dass diese unbewusste Loyalität mit der Loyalität zu den Vereinigten Staaten nur auf die Weise zu vereinbaren war, die Dr. Oppenheimer praktizierte. In diesem Widerspruch liegt seine Tragik, und es ist eine anhaltende Tragik, die ihn nicht befähigt, den besten Interessen der Vereinigten Staaten auf diesem difficilen Gebiet zu dienen, obwohl er das ehrlich zu tun wünscht. Es liegt eine Form des Verrats vor, die unsere Gesetzbücher nicht kennen,